Der historische revolutionäre Gedenkstein für drei große Menschen vom Gebirge Paektu, ewiger Glanz für unvergängliche Spuren, wurden im Amt für Volkssicherheit in der Stadt Rason errichtet. Die großen Führer Kim Il-sung und Kim Jong-il und die anti-japanische Heldin Kim Jong-suk hatten die Organe für Volkssicherheit in der Stadt Rason aufgesucht und sich mit Leib und Seele für die Verstärkung der Arbeit für Volkssicherheit eingesetzt.